Yeah. Fick die Studenten, ihr seid nur moderne Sklaven. Alles was ich weiß, hab ich gelernt auf diesen Straßen. Du gehst sackern und die Rente ist ein Krebsgeschwür. Was für Gangster-Rap, ein Gangster sein, ich leb dafür. Dieser Frank läuft gerade auf der schiefen Bahn. Damit es vorwärts geht, muss ich nicht im Siebener fahren. Der Bulle ist nur neidisch, darum filzt er mich. Sag doch gleich, du bist ein Hurensohn und willst ein Stich. Ach, sehr leise, fick mal dein Magister. Ich komm in die Uni rein mit Benzinkanister. Ich war ein Schulschwänzer, war ein Durchkämpfer. In der Köln geboren, ich bin seit Geburt Gangster. Bin auf der Autobahn, guck mich auf das Tachometer. Berliner Sohnkind, keine Achtung vor dem Lehrer. Hör mein Album, hier kannst du was fürs Leben lernen. Doch du Hurensohn saugst für dein Leben gern. Schon von klein auf wollte ich immer Gangster sein. Wollte in der Schule nie der Klassenbeste sein. Ach, sei leise, fick dein Abitur. Du gehst brav zur Schule, ich schlaf aus bis 13 Uhr, yeah. Schon von klein auf wollte ich immer Gangster sein. Wollte in der Schule nie der Klassenbeste sein. Ach, sei leise, fick dein Abitur. Du gehst brav zur Schule, ich schlaf aus bis 13 Uhr, yeah. Ich studiere anabole Steroide. Hab gehört, Dani muss fährt jetzt die E-Maschine. Genau wie Zilla, im Herzen Bürokraten. Alles Einzelschreiber, aber machen nein auf Straße. Junge, warum rappst du diesen Streberscheiß? Schlag euch Conscious Rapper, eure Fressen ein für jede Eins. Frank, fick doch deine Frau, du Luftpumpe. Für Eierlecken gibt's im Ghetto keine Pluspunkte. Ich trink Shampoos und schieße auf den Campus. Ihr scheiß Veganer, eure Sneakers sind aus Bambus. Was für Mathe, ich errechne Drogenkurse. Jetzt musst du dissen, weil dein Album kommt, du Promo-Hure. Weil die Straße nicht vergisst, Frank is back. Ihr könnt alle von mir klauen, ich bin Gangster-Rap. Hör mein Album, hier kannst du was fürs Leben lernen. Doch du Hurensohn saugst für dein Leben gern. Schon von klein auf wollte ich immer Gangster sein. Wollte in der Schule nie der Klassenbeste sein. Ach, sei leise, fick dein Abitur. Du gehst brav zur Schule, ich schlaf aus bis 13 Uhr, yeah. Schon von klein auf wollte ich immer Gangster sein. Wollte in der Schule nie der Klassenbeste sein. Ach, sei leise, fick dein Abitur. Du gehst brav zur Schule, ich schlaf aus bis 13 Uhr, yeah. Schon von klein auf wollte ich immer Gangster sein. Wollte in der Schule nie der Klassenbeste sein. Ach, sei leise, fick dein Abitur. Du gehst brav zur Schule, ich schlaf aus bis 13 Uhr, yeah. Schon von klein auf wollte ich immer Gangster sein. Wollte in der Schule nie der Klassenbeste sein. Ach, sei leise, fick dein Abitur. Du gehst brav zur Schule, ich schlaf aus bis 13 Uhr, yeah.